23.31 Uhr und eine halbe Minute. Antennebahn, Radiodienst, Grenzübergang, Kufstein Autobahn, beide Lkw-Ausreise 30 Minuten Wartezeit. Salzburger Autobahn, eine Stunde Wartezeit für Lkw bei der Einreise. Und nun zur Kurzmeldung ins Nachrichtenstudio zu Tobias List. Ab dem 1. Oktober soll es nach einem Koalitionsbeschluss neue Ladenschlusszeiten geben. Die Geschäfte schließen dann am